Transparenz für die Ohren. Herzlich zur heutigen Bundesvorstandssprechstunde. 7. März ist das Datum. Aufzeichnung läuft bereits. Easy going. Und da wir kein Pad haben und auch keine sonstigen Außergewöhnlichkeiten, übergebe ich direkt an Sekor wegen der Frage nach der letzten Woche. Ja, schönen guten Abend zusammen. Meine letzte Woche war ruhig entspannt, ein bisschen Arbeit. Und ich war am Samstag in Koblenz bei einer Wahlkampfveranstaltung der Rheinland-Pfälzer Piraten und es gab einige Vorträge, unter anderem war Parteiprominenz aus NRW und anderen Bundesländern da, um eben entsprechend für Inhalt zu sorgen. Die Orga hat mir sehr gut gefallen, der Raum ist toll, die Veranstaltungslocation also top. Insgesamt war es eine gute Sache. Das Einzige war für mich halt die Hinfahrt ziemlich nervig, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass irgendwie ein Viertel aller Holländer offensichtlich genau an diesem Samstag die A3 hochfahren müssen. Demzufolge war es halt einfach unglaublich voll. Ansonsten alles ruhig im Augenblick. Gestern war in Hessen die Kommunalwahl. Die lief für die Piraten nicht so wirklich begeisternd. Es gab wohl ein paar akzeptable Ergebnisse, aber auch einige Enttäuschungen. Insgesamt hat Hessen aber gestern, glaube ich, sehr deutlich gezeigt, dass die politische Entwicklung in unserem Land eine Richtung einschlägt, die mir zunehmend Angst und Sorgen bereitet. Ich glaube, dass wir gerade auch in Deutschland ein Wiedererstarken der Rechten haben. Und das, ja, wie gesagt, bereitet mir Angst auf die Kopfzerbrechen. Hermi, von dir noch was? Ja, also ich habe die letzte Woche eher weniger getan, weil ich aus privaten Gründen ein bisschen Zeit brauchte. Wochenende Dito. Was die Hessenwahl betrifft, was Seko sagt. Okay, gut, dann. Niemand am Saalmikro, oder wie sehe ich das? Oder bist du aus Gründen da, Jo? Nee. Ja gut, dann, also, ich bin auf eure Wortbeiträger-Mikro angewiesen. Selbst wenn irgendwo eine Frage mit Namensnennung im Pad gewesen wäre, könnte ich sie heute natürlich nicht stellen. Was los, Leute? Gibt es irgendwelche Fragen? Wollt ihr mit uns reden? Oder ist heute nichts los? Jawohl, Algol ist da. Ja, ich mach mal eine ganz allgemeine Frage. TSG, also Thorsten Schäfer-Gümbel, hier unser Hessen-SPD-Chef, der hat ja jetzt gesagt, wir wollen diese 3%-Hürde einführen und wollte die kleinen Parteien raushaben. Machen wir da jetzt was zu auf Bundesebene oder sollen wir das von Hessen da selber was zuschreiben? Also mir ist bislang nicht bekannt, dass wir etwas dazu machen. Das heißt, wenn ihr da die Möglichkeit habt und nachdem es ja tatsächlich von eurem SPD-Freak kommt, wäre es ja durchaus auch denkbar, dass ihr das macht. Gerne los. Ansonsten müsste ich Olaf mal fragen. Aber ich glaube, Olaf ist da, habe ich vorhin gesehen. Ich weiß nur nicht, ob er zuhört. Das machen die in Nordrhein-Westfalen auch. Und da sind wir dran. Da würde ich dir raten, dich an Thorsten Sommer zu wenden. Der ist Landtagsmitglied und sitzt in der Verfassungskommission und macht Kommunalpolitik im Landtag für uns. Alles klar, machen wir das über den Weg. Würde ich sagen, dass man sich da kurz schließt. Thorsten.sommer@landtag.nrw.de. Findest du auch auf der Homepage vom Landtag, ne? Alles klar. Michael, bitteschön. Ja, Seko, du hast gerade von Sorgen gesprochen, die dir diese Entwicklung macht. Was sind denn deine Ideen, wie man dem begegnen kann? Oder auch mal etwas ketzerischer gefragt, sind die bisherigen Methoden, die gerade so im liberalen bis linken Spektrum dort verwendet worden ist? Also wir reden nicht mit denen, wir blockieren vielleicht einmal die Veranstaltungen oder stören sie, sind die vielleicht nicht so ganz wirkungsvoll? Ja. Also ich glaube, nicht mit ihnen reden ist kein Ansatz. Natürlich kann man das im ersten Moment machen und wahrscheinlich gewinnt man sogar an der einen oder anderen Stelle den einen die eine Diskussion, weil die von AfD halt nicht dabei sind, aber das wird dauerhaft nicht funktionieren. Ich habe in Baden-Württemberg irgendwo mitbekommen, dass nach langem Hin und Her irgendwie der Spitzenkandidat der AfD zu einer Veranstaltung doch eingeladen wurde und der halt dann einfach die Bühne und das Podium, das man ihm damit geboten hat, genutzt hat. Der war von den anderen Diskutanten wohl, nach dem, was ich gelesen habe, nicht zu greifen und zu fassen, einfach weil er das Reden entsprechend gewohnt und geübt war. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er irgendwo eine Professur. Das heißt, er sollte durchaus in der Lage sein, eben auch so zu argumentieren, dass es eben nicht sofort angreifbar ist. Wenn man solche Leute als politische Gegner hat, und das ist offensichtlich so, dann wird es halt unglaublich schwierig, sie zu boykottieren, wird dauerhaft nicht funktionieren. Mit ihnen zu diskutieren, wird also der einzige Weg bleiben, der da dauerhaft zur Verfügung steht. Und dann ist halt die Frage, in welcher Art und Weise kriegt man die am besten? Und was ich nicht glaube, dass funktioniert ist, ist der Weg, in dem man über ihre Themen diskutiert. Also ich glaube, dass das Beste, was man tun kann, um jemanden von der AfD tatsächlich einen Gefallen zu tun, ist, mit ihm über das Thema, öffentlich mit ihm über das Thema Flüchtlinge oder Flüchtlingskrise zu diskutieren, weil da kann er sich profilieren. Stattdessen müsste nach meinem Dafürhalten der Ansatz ein anderer sein. Ich glaube, dass wir möglichst viele Parteien brauchen, die eigene Inhalte haben, eigene Profile haben, die sich deutlich unterscheiden und die dem Wähler einen vernünftigen Grund geben, etwas anderes als die AfD zu wählen. Und was ich nicht glaube, ist, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, wir sind gegen die AfD, weil ganz ehrlich, selbst die Union behauptet von sich, sie ist gegen die AfD, obwohl sie in weiten Teilen die gleichen Argumente benutzt. Ich glaube nicht, dass man tatsächlich beim Wähler punkten kann, indem man sagt, man ist gegen eine andere Partei. Das ist ja in dem System der Parteien schon vorgesehen, dass man eben gegen die anderen ist. Wir brauchen eigene Profile, wir brauchen eigene Inhalte. Wir müssen den Wähler zeigen, dass wir für etwas stehen, was er bei den anderen Parteien nicht bekommt, und auf die Art und Weise eigene Erfolge feiern. Und ja, jeder Sitz, den eine andere Partei bekommt, den hat am Ende eben nicht die AfD bekommen. Jo, Peer? In welcher Form und wann würde denn dann diese Diskussion und dieses Auseinandersetzen mit der AfD, mit außerhalb der Flüchtlingskrise, das wurde jetzt gerade ausgeklammert, denn stattfinden? Und wäre ein solches Event oder diese Events noch wirksam vor den jetzt kommenden Landtagswahlen? Weil wir sehen ja jetzt, wäre jetzt nötig. Nein, was ich meinte, sind tatsächlich Veranstaltungen, die von Dritten organisiert werden. Was ich nicht glaube, dass in irgendeiner Form auch nur im Ansatz sinnvoll ist, ist selber als Partei herzugehen und zu sagen, wir machen eine Diskussionsveranstaltung und laden die AfD und am besten gleich noch die NPD explizit mit dazu ein. Also das ist weder politisch darstellbar noch in irgendeiner Form vernünftig. Das heißt, der Ansatz ist der, eben solche Diskussionsveranstaltungen, zu denen man eingeladen ist, zu nutzen. Und die gab es in der Vergangenheit. Ich weiß, dass mehrere Diskussionsveranstaltungen waren, wo Piraten auf AfD-Mitglieder gestoßen sind. Und solche Diskussionsveranstaltungen dann aber eben nutzen, um über Themen zu reden, bei denen wir ein eigenes Profil haben und nicht hergehen die Diskussion über die Themen führen, bei denen die anderen punkten können. Welche Art der Schulung und Vorbereitung, wenn du ja jetzt Piraten, die ja irgendwo zur Wahl stehen, in Diskussionsveranstaltungen mit der AfD schickst, um gegen die zu punkten, gibt es denn dafür unsere Kandidaten vom Bund aus? Vom Bund aus gar keine. Wir haben die ganze Zeit das Angebot gemacht, im Wahlkampf zu unterstützen und haben alle Anfragen, die dazu kamen, auch tatsächlich beantwortet. Das heißt, wir waren bei den Wahlkämpfenden. Christoph war bei einigen Veranstaltungen dabei, ich auch. Und das ist an der Stelle aber im Augenblick alles, was wir machen können. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das für den Bundestagswahlkampf anders organisieren. Aber für die Landtagswahlen ist es tatsächlich das Problem, dass die Länder das weitgehend selber entscheiden und selber organisieren und sich mit Sicherheit auch zumindest zum Teil dagegen wehren würden, wenn wir vom Bund hergehen und sagen, ihr müsst das folgendermaßen machen. Naja, ihr müsst und ein Angebot machen sind ja immer noch unterschiedliche Dinge. Und so ein Angebot, das kann dann entweder angenommen werden oder dann gesagt werden, nee, das machen wir lieber selber. Ja. Also ja, aber gibt es in den nächsten, in den letzten verbleibenden Tagen bis zur Landtagswahl, bis zu den drei Landtagswahlen im Augenblick nicht. Bei Berlin sieht es anders aus. Denen haben wir tatsächlich das Angebot gemacht, sowohl in der Öffentlichkeitsarbeit zusammenzuarbeiten, als auch Schulungsmaßnahmen zu organisieren. Ich weiß allerdings im Augenblick nicht, was der Status der Diskussion dazu ist, also ob die die entsprechenden Angebote ernsthaft in Erwägung ziehen oder abgelehnt haben, das weiß ich nicht. Guten Abend, Carsten, du hast dich hereingeschlichen. Ja, Carsten. Ah, Carsten. Ja, ich habe so ein bisschen ein technisches Problem hier. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hören könnt. Ja, aber du klingst so, als wärst du im Klo. Verdammt, aufgeflogen. Nein, mein Headset ist im Eimer. Ich kann nur mit dem internen Mikro hier arbeiten und es ist, glaube ich, nicht ganz so schön. Jo. Gibt es von deiner Seite irgendwas Wichtiges bezüglich der letzten Woche, was es noch zu erzählen und zu erwähnen gibt? Von meiner Seite her? Ja, also einfach so von wegen, was hast du letzte Woche gemacht, falls es da noch irgendwas groß zu erzählen gibt? Nichts, was im Moment wirklich wesentlich wäre. Also ganz normales Tagesgeschäft und beschäftige mich mit den Dingen, die so im Hintergrund passieren, in den Tickets oder so. Danny, noch mal was? Ja, wenn sonst keiner Fragen hat, kann ich auch weiter fragen. Zu der Flüchtlingskrise, die vorhin ausgeklammert worden ist. Warum glaubst du denn, dass man mit der AfD nicht über die Flüchtlingskrise reden darf, reden sollte und dass die da gewinnen? Glaubst du, dass die Argumente, die Piraten haben für eine offenere Flüchtlings- und Migrationspolitik, dass die nicht ziehen würden oder nicht passen? Weil tatsächlich ist es ja so, dass wenn Menschen in ein Land dazuziehen und in den Arbeitsmarkt strömen, ist sowohl den Menschen, die dazuziehen, besser geht, als auch den Menschen, die dort schon wohnen. Also eigentlich ist es für die deutsche Wirtschaft und das Wohl und die Wirtschaftskraft, die in diesem Land produziert wird, sehr gut, wenn hier Menschen herkommen und Arbeit aufnehmen. Mhm. Nur brauchst du mich nicht überzeugen. Ich vertrete die Position sowieso. Das Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft offensichtlich einen Anteil von 20% in der Bevölkerung haben, die Zuzug von Flüchtlingen so negativ empfinden, dass sie bereit sind, dafür Rechtspopulisten zu wählen. Und die bekommt man mit Sicherheit nicht davon überzeugt, dass sie ihre Stimme woanders setzen sollen, indem man irgendwelchen Rechtspopulisten eine Bühne bietet, bei denen sie ihre Phrasen und ihre Parolen loslegen, würde ich an der Stelle eher dazu tendieren, mit so jemandem halt dann über die Digitalisierung der Gesellschaft zu reden und auf die Art und Weise den Zuschauern und oder Zuhörern einer solchen Veranstaltung eben zeigen, dass es tatsächlich Themen gibt, von denen die AfD keine Ahnung hat und für die die AfD auch keine Lösungen parat hat und auf die Art und Weise dann eher eine Chance haben, tatsächlich Wähler zu gewinnen oder Wähler zu überzeugen, als über ein Thema zu diskutieren, wo sie aus Angst... Da hätte ich dann gleich eine Nachfrage, weil die AfD, die stellt sich ja immer hin und sagt, hier, wir sind eine liberale Wirtschaftspartei. Ja, das ist ja immer noch das Meme, was sie vor sich hertragen, liberale Wirtschaftspartei. Und gerade auf der Ebene sind sie dann doch sehr verwundbar, weil mit der demografischen Entwicklung, die wir in diesem Land haben oder in ganz Europa haben, sind wir auf den Zugzug angewiesen, um Wohlstand überhaupt halten zu können. Sonst geht Wohlstand hier in Europa verloren, wenn wir diese Zuwanderung, nicht haben. Und das sind nun mal die harten VWL-Fakten, die dazu tragen kommen. Und gerade auf dem Gebiet sehe ich eher die AfD als verwundbar an, weil wie will sie das denn ersetzen? Da ist kein Plan B. Die sagen nur, wir wollen die Flüchtlinge nicht, wir wollen keine Migranten. Da ist kein Plan, wie wir denn sonst den Wohlstand hier im Land halten können. Mhm. Damit kannst du jemanden überzeugen, der sich ernsthaft mit Argumenten auseinandersetzt, der sich tatsächlich auch für die Punkte dahinter interessiert. Aber das sind bei den Zuschauern oder Zuhörern von solchen Veranstaltungen in der Regel eher weniger der Anwesenden. Und alle anderen gewinnst du damit nicht, weil die beim zweiten Satz nämlich schon aufhören zuzuhören. Wie gesagt, ich halte es für einen Trugschluss zu glauben, dass du in einer öffentlichen Diskussion mit einem AfDler irgendwo punkten kannst, wenn du hergehst und erklärst, warum er Unrecht hat, Die Leute, die die AfD wählen, werden trotzdem am Ende sagen, ja, der von der AfD hat ja recht, wir müssen den Zuzug begrenzen. Und außerdem kann es nicht sein, dass unseren Rentnern immer schlechter geht und wir aber die Türen offen lassen für weitere Hinzuziehende. Und damit ist die gesamte Diskussion am Ende wieder erledigt. Und du hast 2 Stunden lang über die Flüchtlingskrise geredet und hast keine einzige Sekunde dafür genutzt, um ein eigenes Profil zu präsentieren. Und das halte ich für einen Fehler. Katascha hat doch das Programm der AfD mal schön auseinandergenommen. Und da haben wir jede Menge Möglichkeiten, wie wir auch auf andere programmatische Punkte, die die ja haben, eingehen und die da wirklich vorführen können. Du hast jetzt schon Netzpolitik und so weiter, digitale Gesellschaft angesprochen. Guck dir mal Energie- und Umweltpolitik an, was sie da haben, Klimaschutz. Die bestreiten, dass es einen Klimawandel gibt. Die wollen nicht aus der Kohle raus, die wollen Atomkraft verstärkt einsetzen. Die sind völlig 60er Jahre. Und da kannst du sie wunderbar vorführen an dem Punkt. Und sie sind eine wirtschaftsliberale Partei. Das ist noch Lückes Erbe. Dessen Programmpunkte haben sie nicht gestrichen oder ergänzt oder ersetzt. Das ist also ein reiner Neokonservativismus, den man hier auch als neoliberal bezeichnet bei uns. Da kannst du sie völlig auseinandernehmen an dem Punkt. Und ich würde gar nicht auf so eine Flüchtlingsdiskussion mich einlassen mit denen, wo die sofort ausweichen und wilde Behauptungen aufstellen, Sachen miteinander vermischen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Etwa unseren Rentnern geht es immer schlechter und daran sind die Flüchtlinge schuld. Oder dadurch, dass wir die Flüchtlinge jetzt hier aufnehmen, können wir nicht dafür sorgen, dass es unseren Rentnern besser geht. Das ist alles Blödsinn. Aber da hast du keine Chance. Da würde ich wirklich auf die anderen programmatischen Punkte eingehen und die da auseinandernehmen. So, jetzt hast du dich aber vorgedrängelt. Eigentlich wäre Markus zuerst dran gewesen. Außer jemand vom Bufo möchte dazu noch was sagen. Danach dann Markus. Nö, deine Wort hat im Großen und Ganzen schon recht. Markus, bitteschön. Ja, hallo, guten Abend. Ich habe schon vorhin 2 Links reingestellt. Und zwar um 21.17 Uhr, also etwas weiter hochscrollen. Es geht darum, dass der Berliner Behindertenverband von seiner Berliner Behindertenzeitung Unterstützer sucht oder auch dann veröffentlicht für einen Protesttag am 4. Mai. Dort bin ich auch mit Klaus Sommerfeld vor Ort. Also wir fahren von Erfurt nach Berlin dorthin. Und wenn man ein bisschen weiter runterscrollt, da sieht man zum Beispiel, dass auch von der Linken die Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag kommt. Daneben sieht man unser Ex-Mitglied Ulrike Pohl, mit der ich immer noch in Kontakt bin. Das war ja mal unsere Sprecherin für Inklusion. Also die werden dort alle auch dort sein. Und ich denke mir, wir sollten da einfach mal unser Logo hinschicken und vielleicht veröffentlichen die das ja als Unterstützer. Dann noch was zu meinen Vorrednern von der wegen der AfD. Die sind also auch gegen Inklusion. Ich kann gleich noch mal ein Statement reinposten, was ich gerade von Facebook her kenne. Also die sprechen sich auch gegen Inklusion aus. Alles zu kompliziert und unterstellen das dann mit rot-rot-grüner Politik und so weiter. Also wirklich mit Fakten kann man die auch kriegen. Okay, danke. Ich gucke mal, ob wir das irgendwie kurzfristig organisiert bekommen mit der Unterstützung für Dirk. Ja, okay. Also den Protestpark Behinderte. Ja, und vielleicht kannst du ja ansonsten vielleicht auch der Landesverband noch ein bisschen streuen, dass die ein paar Mitglieder noch mobilisieren. Okay. Okay, dann Bastian. Ja, schönen guten Abend. Mal generell gesprochen, ich halte jegliche Art von Podiumsdiskussion, ja, Bühne bieten und so weiter für völligen Blödsinn. Also hinsichtlich der AfD-Beteiligung. Man muss auch sehr stark überlegen, ob man sich überhaupt an solchen Diskussionen, die da, wenn da aufgerufen wird, tatsächlich beteiligt. Weil wie soll denn so eine Diskussion enden? Außer, dass die sagen, ja, das ist halt unser Standpunkt und wir versuchen da mühselig gegen zu argumentieren. Da können wir eigentlich sogar nur verlieren, aus meiner Sicht. Aber wen sollten wir denn adressieren? Es geht hier um Flüchtlinge. Flüchtlinge ist ein sehr innervierendes Thema, sehr breit getreten. Und da müssen wir aus meiner Sicht unsere eigenen Leute adressieren und sagen, das sind unsere Positionen, vertretet die bitte, wo ihr sie könnt. Eine offene Auseinandersetzung halte ich für völlig wertlos. Es reicht völlig aus, dass wir uns ganz selber mal einig sind in der ganzen Partei. dass diese AfD unmöglich ist und damit hat sie es. Wir müssen eigentlich unsere eigenen Leute stark machen, unsere Wähler adressieren und nicht andere. Und es gibt viele, die versuchen, hier mit irgendwelchen Argumenten den Blödsinn, der da verzapft wird, richtig zu stellen. Vergesst es. Die Leute wollen das auch gar nicht hören. Die wollen keine vernünftigen Argumente hören, die diese Partei wählen. Die sind dem nicht zugänglich zu machen. Das ist wirklich verlorene Liebesmühe, das ist verlorener Einsatz. Lass uns lieber stringent unsere Themen wiederholen, auch gerne mal in einer Diskussion. Ich weiß, wie jede Diskussion verlaufen wird, wenn dann AfD oder MPD oder weiß ich was Typ dabei ist. Die wird sich sofort darauf konzentrieren, hier es geht um die Flüchtlingsfrage. Ja, das ist eine wichtige Frage, aber nicht, da dreht sich nicht die gesamte Welt rum. Es gibt noch ein bisschen mehr. Und dieses bisschen mehr verkörpern wir als Piratenpartei und genau das sollen wir pflegen. Und das ein bisschen lauter, ein bisschen vehementer. Und was wir aus meiner Sicht dringend brauchen, ist die Adressierung nach innen. Das heißt, auch unsere eigenen Leute argumentationsfähiger machen, ihnen auch immer wieder was an die Hand geben, warum unsere Position gerade in der Flüchtlingsfrage die richtige, die wichtigere, die menschlichere ist. Und damit können wir viel mehr erreichen. Dankeschön. Ich würde gerne kurz was zu dieser ganzen Debatte gerade sagen. Also erstens sieht es in der Realität so aus, dass wir als Piraten jetzt keine großen Veranstaltungen organisieren. Und ich glaube, Seko hatte das auch nicht so gemeint, dass wir eine spezielle Veranstaltung, bei der wir die AfD einladen, um da ein bisschen jetzt irgendwie über Politik zu diskutieren, sondern es sieht halt tatsächlich so aus, dass unsere Kandidaten, die in irgendeiner Form auf einer Liste stehen, in der Regel froh sind, wenn sie überhaupt zu irgendeiner Diskussion zurzeit eingeladen werden. Ja, dann wird, glaube ich, dieser Bundesvorstand, ich bin nochmal so frei und spreche für meine Kollegen, auf keinen Fall hingehen und den einzelnen Kandidaten vorschreiben, ob sie jetzt zu einer Podiumsdiskussion, bei der die AfD auch eingeladen ist, teilnehmen werden oder nicht. Das müssen in der Regel die Kandidaten selber entscheiden. Und dann haben wir immer noch das Problem, wenn wir nicht hingehen, dann haben wir noch irgendeinen Punkt weniger, wo wir gerade nicht stattfinden. Diese ganze, ja, wir dürfen nicht mit der AfD diskutieren, Debatte müssen wir führen, aber die ist weniger pragmatisch aus meiner Sicht als vielmehr philosophischer Natur. Und was das mit den Argu-Linern betrifft, also ich meine, alle, die hier zuhören, sind herzlich eingeladen, für die einzelnen Themengebiete Argu-Liner zu erstellen, die wir den Leuten an die Hand geben. Das dringt vielleicht nicht so durch, aber ich habe bereits schon im Juli 2015 mal versucht, irgendwie anzuregen, dass zumindest unsere Themenflyer nach ihrer Aktualität irgendwie bearbeitet werden und überprüft werden. Wenn dann noch Argu-Liner dazukommen, die man den Leuten im Wahlkampf für die Infostände mit an die Hand geben kann, ja super, bitte macht das. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz anmerken, ja, das war genau das, was ich meinte. Also nicht, dass wir irgendwelche Veranstaltungen organisieren, sondern dass es tatsächlich darum geht, wie geht man mit Veranstaltungen um, zu denen man mit eingeladen ist oder bei der es im Vorfeld eben um die Diskussion um die Organisation und die Einladung der Leute geht. So, dann Christoph. Danke. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, irgendwo nicht teilzunehmen, nicht hinzugehen, nicht vertreten zu sein. Wir müssen jede Gelegenheit im Wahlkampf nutzen, zum einen. Zum anderen, ich habe ein massives Problem damit, solche Podien den Rechtsextremen oder Rechtspopulisten zu überlassen. Und wir haben momentan viel zu viele davon. Wir haben nicht bloß die AfD, sondern wir haben auch ein ganz großes Problem mit CDU, CSU, die auch von Rechtspopulisten momentan vertreten werden. Und ich weiß nicht, ob man sich erinnert, aber dieses bewaffnete Grenzen und auf Flüchtlinge schießen, das kam nicht von der AfD, sondern das kam ursprünglich von der CSU. Also nur, dass man mal weiß, womit wir es hier überhaupt zu tun haben. Ich halte es für fahrlässig, diesen Leuten die Podien zu überlassen. Wir müssen da oben stehen. Wir müssen das als das outen, was es ist, nämlich braune Kackscheiße. Und wir dürfen nicht wir dürfen uns nicht zurückziehen und sagen, ach, da reden wir jetzt nicht mit oder das hat keinen Wert. Es sind in jeder von dieser Veranstaltungen immer auch Leute drin, die noch unentschlossen sind, die noch nicht diese gefestigte Meinung haben, die da hingehen, weil sie sich eine Meinung bilden wollen, weil sie hören wollen, was die Parteien zu sagen haben. Und wenn wir dann bloß mit den Achseln zucken und sagen, dazu sagen wir nichts, dann vergeben wir eine Riesenchance, Leute zu erreichen, die noch unentschlossen sind. Und das dürfen wir meiner Meinung nach nicht tun. Okay, Klaus? Ja, vielleicht ein bisschen was zu dem Thema. Also ich merke in letzter Zeit, wenn man jetzt nach Hessen guckt, ne, ist eins das Bashing der AfD und die ganze Geschichte. Sieht man doch dort, dass es abbrach, ne? Und ich finde es ganz gut, dass die Piraten bisher da relativ leise waren und immer, wenn sie gefragt worden sind, also zum Flüchtlingsthema, eigentlich sagen konnte, wir stehen da voll dahinter und das dann auch argumentieren konnte, ne? Und man sollte immer bloß auf Wahlkampf schieben. Ich habe euch gerade einen Link hier reingeschickt, zum Beispiel in Thüringen. Hier haben wir ein Riesenbündnis auf die Beine gestellt, das eben ein bisschen andere Agenda fährt. Und zwar nicht einfach gegen die AfD und dort, wo die auftaucht, einfach bloß dagegen, sondern einfach selber eine eigene Agenda setzen. Ne? Und das sollte man in der Piratenpartei vielleicht versuchen, dass man durch eben wirklich Veranstaltungen eine eigene Agenda setzen und nicht immer als Gegenprotest auftaucht. So, Algol nochmal. Ja, da möchte ich ergänzen. Als wir gestern die ersten Ergebnisse reingekriegt haben bei uns im Kreis, war natürlich erstmal Schockstarre, gerade bei den etablierten Parteien, die ja teilweise 5% verloren haben oder mehr. Nachher kam dann in den Gesprächen mit allen anderen demokratischen Parteien raus, lasst uns die Leute ganz einfach im politischen Geschäft entzaubern und vorführen, und damit, anders können wir das nicht machen. Für einen Wahlkampf ist es meiner Meinung nach zu spät. Die Bürger werden Protest wählen jetzt am kommenden Wochenende. Ob wir da gute Argumente haben oder nicht, die wollen erstmal den Protest kundtun, und da müssen wir halt mit leben. Also da mache ich mir keine anderen Gedanken. Also es wird so laufen. Bastian nochmal? Ja, ich möchte dem Klaus recht geben. Genau das ist der Punkt. Er hat es besser auf den Punkt gebracht als ich vielleicht. Diese Arbeit, Bündnisse zu suchen, bitte auch die eigenen Leute zu adressieren, ist eine viel nachhaltigere, viel bessere, als auf dem Podium sich rumzustreiten mit irgendjemandem. Natürlich, wenn wir hier keinem Kandidaten verbieten, auf ein Podium zu gehen, das war auch gar nicht meine Intention. Es geht nur darum, das war die irgendwie so ein bisschen der Piekser vom PR, wir müssen da jetzt was tun. Ich behaupte, hinsichtlich der AfD müssen wir gar nichts tun. Unsere Meinung ist völlig klar, wir lehnen diese Gruppierung völlig ab. Und zwar, da gibt es überhaupt gar keine Schnittpunkte. Ich brauche da auch nicht diskutieren. Das kann man mal klare Kante zeigen. Ob die jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger rechts ist, ist mir völlig Wurst. Das ganze Theater, was sie von sich geben, das reicht völlig aus. Wir können eigentlich ganz gut punkten, wenn wir sagen, konzentrieren wir uns mal aufs Wesentliche, suchen wir uns Bündnisse. Gerade auch in diesem Bereich. Vielleicht wirkt das viel besser und viel nachhaltiger als nur draufhauen auf einer Podiumsdiskussion. Ich glaube auch nicht, dass wir da so super gut rüberkommen. Und ich glaube auch nicht, dass wir so eine tollen Kandidaten haben, die da so unglaublich gut auf dem Podium diskutieren können. Aber das müssen die natürlich selber wissen. Dankeschön. So, jetzt zuerst Enervigo und dann PR. Ja, wir haben ja das Problem in Rheinland-Pfalz nächste Woche. Wir haben das Problem seit mehreren Wochen. Ich muss manchen Sachen hier widersprechen. Wir dürfen der AfD nicht komplett Social Media überlassen. Wir müssen ganz klar gegenhalten. Wir dürfen aber nicht mit denen diskutieren. Wir müssen aber jederzeit in der Lage sein, Links zu verbreiten auf unser Programm, auf unsere Gegenmeinung, auf Positionspapiere, alles, was wir haben. Und wir müssen mit Blick auf die Bundestagswahl ganz klar auf populistische Themen vorbereitet sein. Und jedes Mal, wenn die im Netz ihre populistische Hetze oder ihre es ist ja keine Hetze, ihre populistischen Dinge auspacken, müssen wir konsequent Links dagegen setzen. Wir müssen konsequent immer wieder auf unsere Programme verweisen. Und mit den Bündnissen ist das so eine Sache. Wir haben hier auch Bündnisse. Wir haben hier bunte Städte gegen die AfD. Wir haben das hier in Mainz und in Koblenz mit der Oder an die Freude sehr gut gemacht. Aber das hilft uns für Wahlen nicht einen Schritt weiter. In diesen Bündnissen sind feste Parteien drin, da sind die Grünen drin, da sind die Linken drin, da sind die Piraten drin. Da finden wir keine neuen Wähler, da finden wir keine neuen Interessenten. Da bestätigen wir uns auch selber und beschäftigen uns in diesen Bündnissen auch selber. Dass man dabei sein muss, okay, ich habe selbst Reden gehalten gegen die AfD hier auf dem Platz. Ja, das wird man beklatscht, aber es bringt uns nicht weiter. Aber was wir gemerkt haben in Rheinland-Pfalz ist, die AfD macht einen einwandfreien Social-Media-Wahlkampf. Die hat kaum kommt ein Zeitungsbericht Anti-AfD raus, haben die 10, 20, 30 Leute, die genau den zerpflücken, positiv dagegen schreiben. Und wir haben keine Chance, und das werden wir bei der Bundestagswahl merken, wir haben keine Chance, was dagegen zu machen, wenn wir uns da nicht drauf vorbereiten. So, jetzt PR, dann Üsan. Politik ist der Wettstreit von Ideen. Und damit man in diesem Wettstreit teilnimmt und die Bevölkerung und die Wähler mitbekommen, dass da auch eine Partei ist, die eine andere Meinung vertritt und diese auch wissenschaftlich unterlegen kann, wäre ganz gut, wenn das auch kommuniziert wird. Und ja, natürlich ist Social Media wichtig, aber genauso ist jedes andere Medium, auf dem kommuniziert werden kann, wichtig. Und ich kann mir nochmal die Situation, um nochmal auf das andere Thema, Diskussion mit der AfD bringt uns nichts. Hallo, natürlich bringt das was, wenn ein Argument alleine dasteht, ja, wenn einfach nur der AfDler sagt, ja, die Ausländer müssen raus, weil so und so. Wenn dann keiner kommt und sagt, nein, das ist falsch, was du erzählst, ist Mist, ja, dann könnte ein Dritter geneigt sein, dem einen, der was gesagt hat, zu glauben. Und ich finde, wir sollten da immer, also wir haben ja die Möglichkeiten, auf allen möglichen Ebenen können wir lautstark unsere Argumente verbreiten. Aber das ist, das läuft irgendwie gar nicht. Also es gibt weder vorbereitete Social-Media-Bilder, noch gibt es Flyer, die vorbereitet werden, um genau sowas zu machen, um die eigenen Leute auch vorzubereiten. Wir könnten Infomails verschicken und sagen, hier in der momentanen Situation mit den Flüchtlingen tauchen diese Gegenargumente auf und wir setzen aber diese Argumente dagegen und dann werden alle Mitglieder gebrieft, die in solche Situationen reinkommen. Das könnte man regelmäßig, monatlich machen und die Leute auf sowas vorbereiten. Okay, sagt keiner mehr was, dann traue ich mich mal. Hört ihr mich? Ja. Okay, ich mach's kurz. Ich beziehe mich da jetzt so ein bisschen auf den Root-Antrag, der beim Bundesparteitag gestellt wurde. Den teile ich so. Was ich denke, wir müssen vielleicht insgesamt wieder ein bisschen mehr Mut für Emotionen haben, ein bisschen mehr emotionaler werden im positiven Sinn, weil die Menschen da draußen, die sind emotional und vielleicht kommen wir auch oft zu nüchtern rüber und deswegen nehmen wir die Leute nicht mit. Wir müssen wieder mehr Mut für Emotionen haben, positiv. Das war's schon. So, jetzt Bastian? Ja, nochmal zur Diskussion, auch gerade zum Danny. Ja, schon klar, aber das, was du meinst, ist so mehr die Zielrichtung innerparteiliche Bildung, also die eigenen Leute stark machen. Nichts dagegen. Immer aus allen Rohren feuern, den Leuten Argumente in die Hand geben, mit ihnen diskutieren und so weiter. Nur die Auseinandersetzung über Podien zu führen, halte ich für nicht wirklich wirksam. Zum Jürgen, ja, hast du ja recht. Ich weiß ja, wie es am Ohr im Stand aussieht, aber wen müssen wir adressieren? Wir müssen ja erstmal adressieren die Leute, die uns eigentlich von ihrer inneren Einstellung sowieso wählen wollten. Die sind total verunsichert mit uns. Dazu gehören auch natürlich Bündnisse. Mir reichen ja schon die 2-3% aus, die wir dadurch wieder zurückgewinnen. Ich adressiere nicht als Piratenpartei jeden x-beliebigen Wähler. Kann ich gar nicht, will ich auch gar nicht. Vielleicht gibt es da mal so einen Zufallsfang, aber adressieren müssen wir eigentlich die Menschen, die unseren Werten folgen. Das sind nicht 50%, aber vielleicht 5 oder 10%. Aber die sollten wir wenigstens nachhaltig adressieren. Wenn wir das vernachlässigen, kommen wir nicht mal da weiter. Und mit den anderen ist es halt so eine Sache. Eine entsprechende Bewegung kann sich immer nur entwickeln, wenn zumindest ein guter Kaffeesatz da ist, also eine gewisse Grund, also eine Grundlage da ist. Die Grundlage muss stimmen und da müssen wir eben sehr, sehr stark daran arbeiten, dass die Leute, die eigentlich immer auf unserer Seite waren, dass wir die wiedergewinnen und ihnen auch klar, ganz klar erklären, wofür wir stehen. Das wird schon reichen zum großen Teil. Der Rest ist dann Sahnehäubchen. Dankeschön. So, jetzt Algol. Ja, ich höre hier immer wieder, wir müssten Argoliner erstellen und Argumente an die Hand liefern und dieses und jenes. Ja, müssen wir. Nur woran hängt's? Wir haben nicht mehr die Leute, die es machen können. Jeder ist gerne eingeladen, da zu helfen. Es hängt auch mit der Struktur zusammen, die wir nicht haben. Wir haben vor 3-4 Jahren wurde man gesteinigt, wenn man nur den Begriff politische Stiftung in den Mund genommen hat. Da müssen wir mal drüber diskutieren. Es gab ja einen Antrag auf den Bundesparteitag, der ist ja nicht dran gekommen. Denn da holen die anderen Parteien nämlich ihr Hintergrundwissen und ihre Argumentationsketten her. Die werden nämlich aus diesen kommunalpolitischen Vereinungen gemacht, aus diesen Vereinen gemacht. Das sind ja keine Stiftungen außer die Naumann. Da müssen wir drüber diskutieren. Nur, wir haben nicht mehr die Leute, die wir vor 3-4 Jahren hatten. Wie gesagt, jeder, der sagt, wir müssen, dann soll er ein Pad aufmachen und loslegen, dass die anderen mitmachen können. Nur von reden ist es nicht getan. Okay, dann PR. Zu den Leuten, die uns mal immer gewählt haben. Und da erinnere ich mich, dass wir immer bei den Jugendwahlen sehr, sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Wenn ich mir jetzt die Wahlergebnisse von den Jugendwahlen anschaue, dann ist das ein nicht so erfreuliches Bild. Und wir sehen, dass zum Beispiel die Linke sehr stark gewonnen hat, während wir sehr stark verloren haben. Welche Pläne hat der Bundesvorstand, da eine Trendwende zu schaffen? Auf welche Zahlen beziehst du dich da? Das ist Warte, Spiel. Zum Beispiel die Jugendwahlen in Baden-Württemberg. Gibt es da Zahlen? Moment, müsste ich gerade raussuchen. Ich würde vorschlagen, Quartett spielen. Dann ist die beste Lösung, die beste Antwort. Ganz klar. Nee, ich wollte nur kurz was sachlich zu ergänzen, während der Danny was raussucht. Guckt euch mal an, wie sich Parteitage, Mitgliederversammlungen, was auch immer, zusammensetzt. Also den Altersdurchschnitt. Der ist drastisch gestiegen, weil junge Leute weg sind. Das ärgert mich total, aber ich kann es ja nicht ändern. Ich kann nur dafür werben, versuchen, junge Leute wieder zurückzugewinnen. Aber guckt mir an, ich bin ja schon ein bisschen älter, also vielleicht können wir mal so konzertiert ein bisschen arbeiten dran. Danke. Gut, aber das ist jetzt nichts, was der Bufo irgendwie erledigen soll, oder? Naja, das ist ja schon was, wie man die Partei ausrichtet und präsentiert. Das hat ja eine Auswirkung darauf, wie viele jugendliche Leute meinen, sich durch die Piraten vertreten zu sehen. Und da kann der Bufo sehr wohl Einfluss drauf nehmen. Ja, wir könnten ja eine Ausschreibung machen, um eine Kommission zu finden, die eben entsprechende Vorschläge erarbeitet. Könntet ihr machen, wenn das der Weg ist, wenn ihr das überhaupt als Ziel anseht, dass ihr das machen wollt und wenn das der Weg ist, viel Erfolg. Naja, im Zweifelsfall gibt ja nicht dieser Bundesvorstand die politische Richtung dieser Partei vor, sondern ich erinnere mich, wir hatten da letztens einen Parteitag, wo wir ein paar Sachen beschlossen haben, unter anderem halt auch zum Beispiel, dass wir uns für das Jugendwahlrecht einsetzen wollen, beziehungsweise Wahlrecht ab Geburt und dass wir jetzt zum Beispiel auch Menschen ab 14 Jahren in die Partei mit aufnehmen wollen. Ich glaube, dass das schon durchaus attraktiv sein könnte für Jugendliche, aber es ist, glaube ich, nicht Hauptaufgabe oder Alleinjob dieses Bundesvorstands, das Wort zu verbreiten, sondern wie das halt so üblich ist, sind da ja alle Piraten dazu aufgefordert, das zu tun. Dazu hätte ich dann auch mal eine Nachfrage. Der Bundesvorstand hat ja dann diese Information und hat auch diesen Beschluss, wie du jetzt sehr schön ergänzt hast. Und zur Umsetzung dieses Beschlusses könnte es ja gehören, dass da jetzt eine Kampagne dazugehört, mit der man junge Leute in die Partei reinbekommt. Mit Mitgliedsantrag und lustigen Gimmick oder App XY, um das Ganze dann viral zum Beispiel über das Internet zu verbreiten. Ja, natürlich könnte man da eine Kampagne machen. Man könnte auch noch zu 20 anderen Themen eine Kampagne machen, die allesamt auch irgendwie wichtig sind. Aber irgendjemand hat das vorhin so schön formuliert, es fehlt an den Leuten, die das tun und die das umsetzen. Und dann sage ich nochmal, wer Ideen hat und wer ein Konzept liefert, bitte los, nur zu. So, jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, Bastian und Klaus haben gerade beide auch nichts zu sagen, oder? Doch, doch. Der Klaus, ich glaube, der ist hier einfach, der wischt durch. Sag mal, das war jetzt überhaupt kein Vorwurf an den Seekor, der hat das, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Ich habe auch deswegen diese Zustandsbeschreibung gemacht, die mir auffällt, so wie mir auffällt, dass hier Freitag, Samstagabend überhaupt keiner mehr Mumble ist und so. Also, das ist einfach eine Momentaufnahme. Wir haben uns viele junge Leute einfach uninteressant gemacht. Das hat auch vielleicht damit zu tun, dass Politik eine Geschichte mit ganz, ganz dicken Brettern ist, die man bohren muss und da viel Geduld braucht. Aber nichtsdestotrotz, eine Kampagne kann man machen. Und ich finde es ja mal sehr gut, dass gesagt wird, dann soll das da einer mal organisieren. Dann werden wir das mal organisieren und dann hoffen wir auf die volle Unterstützung des Bundesvorstandes. Das wäre ja schon mal was. Junge Leute sind unsere Zukunft. Ich glaube, das wissen die auch. Und deswegen kann man sie auch begeistern, wenn das Umfeld stimmt. Wir haben ja auch eine Jugendorganisation. Also wenn man juristisch genau ist, zwei. Die zweite war mehr so ein Hoax, aber die erste haben wir auch. Die wird auch irgendwie nicht so ganz im Fokus betrachtet. Ich glaube, da gibt es auch Befindlichkeiten. Vielleicht kann man auch versuchen, da ein bisschen dran zu arbeiten. Letztendlich gilt es da auch, Gräben zu überwinden, vielleicht mit Brücken. Das war da ein bisschen dran zutun. Also bin ich sehr dafür, dass alle ein bisschen dran zutun und da muss ich recht geben, sind wir natürlich alle gefordert. Aber so ein bisschen Feedback, Hilfe, Rückenwind brauchen wir alle. Okay. Wir haben ja, wie ich das wahrgenommen habe, eine relativ aktive AG Kinder- und Jugendrechte. Wir haben da auch den einen oder anderen Mandatsträger, der in diesem Thema intensiv unterwegs ist. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn sich da Leute zusammensetzen und dann mal Dinge tun und Dinge planen. Ich habe aber leider irgendwie gemerkt, dass mit Kampagnen die meisten Leute in dieser Partei, und ich möchte jetzt niemandem irgendwas unterstellen, mit Kampagne, unter einer Kampagne verstehen, ja, wir twittern mal was, machen was auf Facebook und und schauen mal. Ich bin da sehr gerne mit dabei, wenn da Interesse besteht, Unterstützung durch den Bundesvorstand zu haben, dann nimmt mich mit ins Boot. Ich bin ja auch in der Themenwochenorga mit dabei. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr eine grobe Übersicht. Ich würde das begrüßen. Okay, vielleicht noch ein Nachtrag. 2,4% bei der U18-Wahl in Baden-Württemberg sind für die Piraten ein herber Verlust im Vergleich zu früheren Umfrageergebnissen bzw. früheren U18-Wahlen. Und zeigt leider, dass wir auch für die kommende Generation Wähler inzwischen nicht mehr die erste Wahl sind, weil wir aus welchen Gründen auch immer für sie nicht mehr von wesentlichem Interesse sind. Ich glaube allerdings, dass es wenig sinnvoll ist, aus dem Stegreif eine Ursachenforschung zu betreiben und zu sagen, das ist der Grund dafür und wir sollten das jetzt folgendermaßen ändern. Kann ich natürlich machen, aber ich glaube, führt an der Stelle noch zu nichts. Ich muss Danny allerdings recht geben, das ist ein Punkt, über den wir uns intensiver Gedanken machen sollten und den wir auch angehen sollten, wieder zu ändern. Nachfrage. Wie weit wird das Ergebnis dadurch beeinflusst, dass die Piratenpartei in längst nicht allen 70 Wahlkreisen in Baden-Württemberg antritt? Konnten bei den U18-Wahlen, dort wo die Piratenpartei im Wahlkreis nicht antritt, die Jugendlichen dennoch Piraten wählen oder nicht? Wenn ich das richtig sehe, ist die U18-Wahl unabhängig von den tatsächlichen Wahlkreisen, weil dazu einzelne Schulen sich bewerben müssen. Ob die dann tatsächlich berücksichtigt haben, dass wir nicht in allen Wahlkreisen antreten, kann ich nicht wirklich sagen. Aber selbst wenn das bereinigte Ergebnis wäre und wir tatsächlich das doppelte Ergebnis hätten bekommen können, wenn wir in allen Wahlkreisen vertreten wären, dann ist eine U18-Wahl, bei der wir 4,8% bekommen, trotzdem noch extrem schlecht. Ja, nun, es wird ruhig. Vielleicht sollten wir auch mal auf die Basics zurück. Wenn man bei den 18 U18 einen Klick höher geht, ist Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt sind wir gar nicht da. Wir reden darüber, was wir alles machen wollen, was wir Kampagnen machen. Wir haben es noch nicht mal geschafft, so viele Leute zu mobilisieren, dass wir in Sachsen-Anhalt die paar Unterschriften zusammenkriegen. Wir haben in Rheinland-Pfalz bis zum letzten Tag gekämpft. Da müssen wir auch erstmal wieder hinkommen und zu sagen, Piraten, mach da mal was, bevor wir irgendwelche anderen hochtrabenden Pläne haben und sagen, wir müssen da weiterkommen. Da gehört auch Zusammenhalt mal wieder zu und den sollten wir da einfach auch mal wieder zeigen. Danke. Ja, ich sag mal was kurz dazu. Also klar, Zusammenhalt, klar, aber das ist jetzt mit Sachsen-Anhalt ein bisschen zu einfach. Das ist jetzt sehr viel Ursache. Die waren auch vorherzusehen. Man hätte dafür viel früher reagieren müssen. Ist ein organisatorisches Problem. Ich habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, rechtzeitig eine Agenda für die Landesverbände aufzuschreiben, so eine Terminagenda, dass da nicht wieder was schief geht und man rechtzeitig die Sachen so einrührt, dass man nicht ein paar Wochen vorher so ein paar Unterschriften hat. Das ist in Rheinland-Pfalz, lieber Jürgen, sei mal ehrlich, gerade mal so gut gegangen und wir haben auch unsere Solidarität gezeigt, das müssen wir auch. Wir müssen jedem helfen, der da in Schwierigkeiten kommt. Wir müssen es aber auch auf dem Schirm haben. Das ist aber völlig losgelöst davon, dass wir, und das war der letzte Teil der Diskussion, eigentlich unattraktiv junge Leute geworden sind. Das finde ich scheiße. Also Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so drastisch sage, das ist nicht so meine Art. Das hat Ursachen. Und diese Ursachen müssten wir vielleicht mal analysieren und gucken, was machen wir denn hier einfach irgendwie so falsch, dass wir nicht mehr hip sind und die jungen Leute sagen, naja, ist nicht so mein Ding, da gehe ich zur Linken oder was auch immer oder Politik ist sowieso blöd. Also vielleicht kriegen wir was hin. Den Auftrag, den habe ich ja so zum Ohr. Es wird mit Sicherheit eine Kampagne geben und nicht morgen, aber es wird mit Sicherheit eine Kampagne geben, weil wir sie dringend brauchen. Ich bin auch sicher, dass da viele mitmachen werden. Dankeschön. Okay, jetzt muss ich gerade mal gucken, wer zuerst da war. Jojo, dann PR, dann Inavigo und dann würde ich für heute auch die Rednerliste schließen. Ja, dankeschön. Ich muss erst mal ein bisschen meckern. Ja, wir brauchen junge Leute und ja, wir sind unattraktiv für junge Leute. Das habt ihr aber mitverbockt. Da sind nicht wir jungen Leute schuld, sondern wir machen unsere Arbeit. Wir geben unser Bestes. AG Kinder- und Jugendrechte trifft sich zweiwöchentlich bis wöchentlich und wir reißen uns wirklich den Arsch auf. Und eine kurze Sache dazu, warum sind wir unattraktiv für Kinder und Jugendliche? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich das Gefühl habe, auch was ich aus dem letzten Bundesparteitag rausgenommen habe, dass es eher eine Angst davor gibt, dass sich Kinder und Jugendliche bei uns in der Partei engagieren. Sonst hätten ja auch sicherlich mehr Leute kein Problem gehabt, den Antrag auf noch ein geringeres Mitgliedsalter anzunehmen. Also da besteht eher eine Angst vor Kindern und Jugendlichen. Und da muss ich sagen, die müssen wir abbauen. So, wir müssen sagen, das ist eine Chance für uns, die Kinder und Jugendliche. Und wir müssen mit den Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten und können und dürfen nicht so eine Angst vor ihnen haben. Und zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass es, wie gesagt, unsere AG Kinder- und Jugendrechte gibt. Ganz herzlichen Dank an Hermi, der nochmal Werbung für gemacht hat. Und dass ich natürlich jederzeit als Koordinator der AG zur Verfügung stehe. Vielen Dank. Danny? Ja, ich wollte dann noch auf den Punkt mit dem Unterschriftensammeln eingehen. Bei den meisten Wahlkämpfen in der Vergangenheit war es so, dass da eine enge Abstimmung zwischen Wahlkampfunterstützungsteam im Bund und den jeweiligen wahlkämpfenden Landesverbänden stattgefunden hat. Dass zum Beispiel solche Termine, also oft wurde das über die Polgef-Runde organisiert, dass dann aus anderen Landesverbänden Leute gekommen sind, um beim Unterschriftensammeln intensiv zu helfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein wenig eingeschlafen ist, wäre für kommende Wahlkämpfe vielleicht eine Sache, die wieder organisiert werden sollte. Gut, kann ich direkt darauf antworten. Wir haben es oft genug angesprochen. Es ist auch diesmal in Polgef-Runden, eigentlich in jeder Polgef-Runde, war Baden-Württemberg da, hat gesagt, wir brauchen Hilfe. War Rheinland-Pfalz da, hat gesagt, wir brauchen Hilfe. War Sachsen-Anhalt da, hat gesagt, wir brauchen Hilfe. Ja, ich gebe dem Bastian recht. Es hängt damit zusammen, dass wir anders planen müssen. Nur, ich lade den Bastian gerne mal ein in eine Mumble-Runde nach den Wahlen und ich zeige dir gerne anhand von Protokollen mal auf, dass man zum Beispiel in Rheinland-Pfalz seit über anderthalb Jahren den Wahlkampf 14-tägig geplant hat, 14-tägig Mumble-Sitzung gemacht hat. Ich würde sowas nie nochmal machen, weil wir verschleißen die paar Leute, die wir haben, auf diese lange Dauer. Es kommt ein neuer Pirat hinzu, fängst du irgendwo wieder von vorne an. Das sind Kampagnen ist der falsche Ausdruck. Das sind Dinge, die müssen wir anders planen. Und da gab es mal einen sicher sehr schönen Ansatz über eine Bundes-AG. Aber selbst diese Bundes-AG wurde dann in 2, 3 AGs aufgeteilt und mittlerweile gibt es gar keine mehr, die dies macht, die dies gescheit macht, die diese Vorgaben, die wir damals erarbeitet haben, da gibt es richtig gute Vorgaben, da gibt es zeitliche Sachen, da gibt es Timelines, wann man was machen sollte, das ist eigentlich alles da. Es müsste irgendwann mal wieder aufgearbeitet werden und es müssten sich irgendwann mal wieder Leute finden, die sagen, komm, wir führen das weiter, wir machen diese Wiki-Seiten weiter oder wir holen sie eigentlich neu wieder hoch. Aber da sind wir wieder da, wo wir eben auch waren. Alles bedeutet, wir brauchen für sowas Manpower. Und die fehlt mittlerweile an allen Ecken und Kanten. Und ja, diese Jugend oder ich sage einfach mal die jungen Piraten, die klammere ich da jetzt komplett raus. Da gibt es wahrscheinlich andere Sachen, um die wieder zu aktivieren oder uns wieder aktiv zu machen. So, jetzt habe ich noch... Nein, das waren die drei Wortmeldungen. Jetzt hat... wir machen ja... Pat, würde da gerne noch drauf erwidern, weil es ist eine Sache, wenn... Ach, du warte mal, lass mich das kurz... Eigentlich sind wir schon über die Zeit und alles. Ich wollte nur gerade kurz sagen, so, ich würde das jetzt folgendermaßen machen. Danny und auch Bastian haben beide noch was zu sagen, was sie gerne sagen möchten. Ich würde also sagen, für diese Zeit läuft die Aufzeichnung gerade mal nochmal schnell weiter. Das sind jetzt aber definitiv die letzten beiden Beiträge, die auch noch mit auf die Aufzeichnung kommen. Ich würde das jetzt auch gar nicht mehr als Teil der Bufo-Sprechstunde sehen, sondern als etwas, was quasi sozusagen nach Diskussion sozusagen ist, weil das Format ja damit jetzt für heute durch ist. Deswegen beende ich an dieser Stelle bereits die Bundesvorstandssprechstunde, bitte aber darum, dass die beiden Aufzeichnungen noch weiterlaufen, der Vollständigkeit halber, weil Bastian und Danny noch was ergänzen wollten, aber ich möchte dann auch damit sagen, es gibt dann, wenn darauf jetzt nicht immer, ob jemand noch was sagen will, dann könnt ihr hier diesen Raum noch haben, aber danach ist halt dann nicht mehr Sprechstunde. So, jetzt Danny war zuerst und dann Bastian. Geht auch ganz schnell. Es geht darum, wenn man eine Sache in der Sitzung sagt, zum Beispiel der Polgef-Runde, dann muss auch jemand da sein, der diese Information entgegennimmt und dir dann ein Arbeitspaket wegnimmt. Also zum Beispiel, du sagst, ich brauche Hilfe beim Unterschriftensammeln in Rheinland-Pfalz. Und zwar an dem Wochenende und dem Wochenende. Und mit dieser Information muss dann jemand vom Bund die Information entgegennehmen und sagen, hey, ich habe jetzt hier diese 3 Wochenenden, an denen in Rheinland-Pfalz Unterschriften gesammelt werden sollen. Ich muss jetzt schauen, dass ich für jedes Wochenende 10, 20 Leute organisiere, die da dann helfen und hinfahren. Und das muss auf der Bundesebene organisiert werden, damit nicht jeder Landesverband das Rad da wieder neu erfinden muss. Das hatten wir mal recht gut verzahnt zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Polgef-Runde. Das ist leider ein bisschen eingeschlafen. Es wäre also gerade das, was in Sachsen-Anhalt passiert ist, ist hoffentlich ein Ansatz, das wieder zu ändern. Das war es auch schon. Ja, dann auch noch zur Erwiderung auf den Jürgen insbesondere. Ich habe mir erlaubt, bei einem demnächst im Wahlkampf stehenden Landesverband ein klares Zeitschema aufzubauen, wann was stattzufinden hat. Also von der Aufstellungsversammlung bis zur Abholung der entsprechenden Unterschriftsvordrucke beim Landeswahlleiter. Ich habe so den Eindruck, dass das Pieksen ein bisschen was genutzt hat. Die fangen, oder die haben auch schon gerade angefangen, was zu tun. So, das ist, glaube ich, nicht so jedermanns Sache, mal sich so ein Wahlgesetz rauszuholen und dann zurückzurechnen, wann müssen die denn eigentlich tätig werden. Man darf das nicht zu früh machen, man muss es aber trotzdem rechtzeitig machen. Man darf auch keine Leute verbrennen, das ist auch ganz klar. Und das, was gerade eingefordert wurde mit der, so sagen wir mal, Wahlkampfkoordination, da gab es auch mal eine schöne Gruppe seit 2011, bis sie abgeschafft worden ist, die wird es wieder geben. Und zwar aus einem einzigen Grunde. Vielleicht können mir dann auch noch ein paar andere zustimmen und dann gleich mitmachen. Es geht hier überhaupt gar nicht darum, dass Wahlen zufällig kommen. Ja, die kommen relativ unzufällig, die kann man sich ausrechnen. Es gibt klare Orga-Mechanismen und die sind immer wieder gleich. Es ist auch völlig Wurst, welches Bundesland ist. Da gibt es ein paar, wollen wir mal sagen, wie in Baden-Württemberg, Schwierigkeiten, weil das Wahlrecht halt sehr blöd ist. Aber prinzipiell sind sie alle gleich. Man muss rechtzeitig was tun. Man muss sich das in einem schönen Kalenderschema aufschreiben. Und dann fallen die Dinge viel leichter. Wir können uns viel Arbeit ersparen, indem wir Sachen richtig planen. Und diese Orga-Truppe wird es wieder geben, weil man merkt, sie gibt es nicht und sie reißt Lücken, dass es nicht gibt. Und damit würde ich euch gerne auch von meiner Seite entlassen. Ich stehe gerne zur Ansprache zur Verfügung, aber es wird demnächst was im Wiki geben und dann kann man sich da auch gerne eintragen. Dankeschön und schönen Abend noch. So, dann gerät hier nochmal kurz rein. Das soll es dann für heute Abend gewesen sein. Ich bitte dann darum, die Aufnahmen einzustellen und wünsche euch einen schönen Abend. Wenn ihr irgendwie noch weiter diskutieren wollt, fühlt euch selbstverständlich frei, aber damit endet jetzt die Bundesvorstandssprechstunde einfach mal. Denn auch schon wieder 10 Minuten zu spät. Danke so viel für die Moderation und danke an alle, die da waren, für ihre Teilnahme. Einen schönen Abend zusammen. Ciao. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss und danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.